Vorlesung. Eigentlich ist das heute Zivil. Am besten suchen Sie natürlich noch Ihre Plätze. Ich habe gehört, dass Sie letzte Woche auch schon hier saßen und niemand kam. Das tut mir verdammt leid. Das hätte so nicht sein sollen. Es war von unserer Seite angekündigt, dass wir erst in der zweiten Woche anfangen, da wir letzte Woche noch eine Veranstaltung an der Listen passiert hatten, dass das nicht funktioniert hätte. Offensichtlich, dass da mal wieder Kommunikationsfehler an Sie nicht so weitergetragen worden. Bitte um Entschuldigung dafür. Heute nun die Vorlesung regelmäßig mit uns, 10 Uhr CET. Grundsatz jede Woche, Ausnahme natürlich der Bundesrepublik, also im November, Weihnachtspause und in der allerletzten Vorlesungswoche, die erste Februarwoche, da werden wir auch keine machen. Da geht es ja dann bereits sehr kurz vor der anstehenden Prüfung. Zum Teilnehmerpreis hier, der größte Teil kommt sicherlich aus den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, einschließlich Sportmanagement, Wirtschaftsinformatik etc. Und über die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Ein anderer, wenn auch kleinerer Teil, kommt von den Sprachwissenschaften, die Jura als Nebenfach belegen. Daher dieser Veranstaltung auch nicht nur der Teil des Zivilrechts, der jetzt sozusagen die Wirtschaftler interessieren wird. Allgemeine Teile, Schuldrecht, Sachenrecht, die wirtschaftsrechtlichen Angelegenheiten, sondern durchaus ein gesamter Überblick über das bürgerliche Recht, wir schließen das Familie- und Erbrecht auch mit einigen Veranstaltungen im Januar. Diese werden auch Gegenstand der Prüfung sein, wobei es einem Wirtschaftsstudenten auch nicht schadet, wenn er einmal den Weg vom Familie- und Erbrecht gehört hat. Im Privaten haben Sie keinen Platz mehr oder? Hier drüben in der Ecke, da müssen Sie nicht mal in die erste Reihe kommen, da ist noch einiges frei, da können Sie noch einen Platz haben. Sie müssen sich oben stehen. Sie suchen auch noch? Hier an der Wand ist es auch noch besser, wie gesagt, noch ganz gut. So schlimm, dass Sie stehen müssen, ist es nicht. So, ich ziehe mich noch ein. Wobei ich kann immer sagen, ja, für die Wirtschaftler schadet es sicherlich auch nicht, einmal etwas von Familienrechten gehört zu haben. Persönlich ist man davon irgendwann mit Sicherheit betroffen und ebenso vom Erbrecht, wobei das Erbrecht ja auch in wirtschaftsrechtlichen Sachverhalten eine Rolle spielen kann, die Stellen von den Leuten auch Unternehmen weitergegeben werden, vererbt werden, etc. Also gesamtes bürgerliches Recht, Stoff der Vorlesung und damit auch Stoff der Prüfung. Prüfung wird aller Voraussicht nach, der genaue Termin steht noch nicht fest, in der ersten Woche nach der Vorlesungszeit sein, also in der ersten Woche der Prüfungszeit. Anmeldung für die Prüfung erfolgt über Ihre jeweilige Fakultät, das heißt die Wirtschaftswissenschaftlichen kommen, melden sich über das Prüfungsamt dort an, Sprachwissenschaftler melden sich bei ihr als Prüfungsamt für die Prüfung an. Die Sprachwissenschaftler haben noch eine zweite Veranstaltung, immer montags, 15 bis 17 Uhr im Seminarraum 205 zum Strafrecht und zum öffentlichen Recht. Insofern auch die Prüfungen getrennt. Für den zivilrechtlichen Teil jedenfalls schreiben Sie alle die gleiche Prüfung. Klar, Sie haben die gleiche Vorlesung, können Sie auch die gleichen Fragen und Prüfungsprüfungen beantworten. Die Wirtschaftswissenschaftler schreiben 60 Minuten Prüfung, wie gesagt, bei aller Voraussicht nach irgendwann in der ersten Woche der Prüfungszeit. Die Sprachwissenschaftler schreiben beginnend zur gleichen Zeit an einem anderen Ort und schreiben 120 Minuten. Wir bekommen dafür noch einen zweiten Teil an Fragen zum Strafen- und öffentlichen Recht. Sie sind frei, sich das einzuteilen. Sie haben insgesamt 120 Minuten frei, nicht frei, frei. Die Prüfung ist jedoch so angelegt, dass Sie ungefähr 60 Minuten auf den zivilrechtlichen Teil verwenden sollten und jeweils 30 Minuten auf das Strafrecht und 30 Minuten auf das öffentliche Recht. Genau, Prüfungstermin. Kommen Sie noch. Materialien, die Sie benutzen sollten. Wir machen bürgerliches Recht hier. sollten daher spätestens ab nächster Woche jeder ein bürgerliches Gesetzbuch mit dabei haben. Gesetzestext sollten Sie hier in der Vorlesung mit dabei haben. Der Gesetzestext ist auch zugelassen in der Prüfung. Sie müssen die Paragraphen nicht auswendig lernen. Sie sollen sie nachher einfach anwenden können. Sollen sie finden, sollen die Regelungen finden, sollen sie auslegen können und anwenden, aber nicht die Paragraphen auswendig lernen. Deswegen am besten, eigentlich Pflicht, hier das Gesetz mit dabei haben, damit Sie mit dem Gesetz in der Vorlesung bereits arbeiten können, anschließend dann auch das Gesetz in der Prüfung zugelassen. Ein mögliches Gesetz, es sollte, ja, selbst wenn Sie irgendwo eins haben und nicht die ganz aktuelle Auflage haben, ist das für unseren Stoff nicht ganz so wichtig. Wenn es 2 Jahre alt ist, 3 Jahre alt ist, ist auch alles noch in Ordnung. Es sollte keinesfalls von 2002 oder älter sein. Da gab es eine große Reform im Schuldrecht, die einiges über den Haufen geworfen hat. Mit einem derartigen Gesetz können Sie nicht mehr arbeiten. Das ist auch für uns hier relevant. Sie müssen nicht unbedingt die aktuellste Ausgabe haben. Andererseits meine Empfehlung, welches kauft man? Es gibt im DTV-Verlag diese weißen Bücher, wo mit bunten Buchstaben BGB draufgeschrieben ist. Finden Sie in Ihrer Buchhandlung. Gibt es zu allen möglichen Gesetzen. Kostet, ich glaube, 5 Euro. Das ist sicherlich die günstigste Variante, das Gesetz zu erhalten. Sie können natürlich sich auch die PDF-Datei aus dem Internet herunterladen. Das Bundesministerium für Justiz hat alle Gesetze dort online gestellt und ausdrucken. Wobei ich bei Investitionen von 5 Euro für eine gebundene Variante das bei BGB für sinnvoller halte, als das auszudrucken, was auch geht. Das ist unheimlich, ich habe gesagt, hier wird auch Fliegeneingang irgendwo noch durch die Gegend. Sie können auch jede andere Ausgabe des bürgerlichen Gesetzbuches nehmen. Ich habe heute hier diesen roten Gürtel mit deutschen Gesetzen, Schönsteller, der das irgendwo von einem Jurastudenten haben sollte. Ist halt schwer und unheimlich. Sie brauchen nur den kleinen Teil am Anfang des bürgerlichen Gesetzes. Für die Sprachwissenschaftler in der anderen Veranstaltung wird Ihnen noch gesagt, was Sie für Strafrecht oder das öffentliche Recht eventuell haben sollten, dann auch in der Prüfung benutzen. Wir dürfen für das Zivilrecht, das BGB ist zugelassenes Hilfsmittel, nicht nur in der Vorlesung, sondern auch in der Prüfung. Gleich dazu, was dürfen Sie reinschreiben, was dürfen Sie dort anmerken und so weiter. Wir haben uns dafür entschieden, erneut nicht den Maßstab der Jurastudenten anzulegen, die dieses Gesetz in weißer Form, wie es aus dem Buchhandel kommt, mitzubringen haben und keinerlei Markierungen haben dürfen, obwohl das natürlich gleichbehandlungsmäßig die beste Alternative ist. Da gibt es keine Diskussion drum, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, nichts ist erlaubt. Somit eine klare Regel und die kann man einfach umsetzen. Dennoch, Sie studieren kein Jura, das ist auch da. Sie dürfen unterstreichen, Sie dürfen highlighten mit Textmarker, Dinge anstreichen. Sie dürfen auch Verweise auf andere Paragraphen an irgendeiner Stelle schreiben. Nach einem Paragraphen, etwas anderes auch relevant ist, Pfeil, Paragraph 164 daneben schreiben, ist auch in Ordnung. Sie dürfen nicht, ich habe eine Aufzeichnung machen, Text reinschreiben, Ihre Aufzeichnung irgendwo im Gesetz wiederfinden oder aber die erlaubten Hilfsmittel so nutzen, dass Sie dadurch Aufzeichnung machen. Irgendwann gab es mal jemanden, der hat einzelne Buchstaben unterstrichen und auf die Art und Weise sich Text. Bei dem BGB mit 2000 Paragraphen findet man alle notwendigen Buchstaben irgendwann auch in der Reihenfolge. Das sind keine Unterstreichungen, die erlaubt sind. Das ist eine Umgehung von Umgehungsfaktoren, Umgehung von Wortwegen sind dann auch wieder verboten. Also Sinn und Zweck der Unterstreichung ist, ein bestimmtes Wort oder eine Wortgruppe hervorzuheben und nicht dadurch einen Text zu schreiben durch Unterstreichung. Also lassen Sie solche Sachen sein. Highlighten, Unterstreichung, Paragraphenverweise sind in Ordnung, im Übrigen keine weiteren Notizen in dem Gesetz. Auch keine sonstigen Worte, die Sie irgendwo reinschreiben. Denn dann kommt man genau wieder in die Krause. Ist das noch erlaubt? Das ist ja vielleicht nicht so schlimm, das sagt er nicht weiter. Und dann fangen wir an zu diskutieren. Darauf habe ich ehrlich gesagt keine sonderliche Lust. Dann sagt er bei dem einen, ja, mach es nicht an der einen Stelle. Und dann kommt der nächste und hat da 3 Worte irgendwo stehen. Deswegen lassen wir das von Anfang an sein. Bleiben bei diesen 3 Möglichkeiten, mit denen Sie sich Notizen drin machen können. Register, auch immer wieder die Frage, ja, Sie können sich ein Register hineinkleben. Auf den Registerzettel sollte, darf nichts anderes stehen, außer das, was auf der Seite als Überschrift bereits steht. Sei es der Gesetzestext, der gut im BGB haben, Sie brauchen sich nicht über einen Zettel ranmachen. BGB, da ist ja hier jetzt erstmal wesentlich nichts anderes drin, weil Sie eine große Gesetzeshaftung haben, das brauchen Sie, da haben Sie sich am Anfang ein BGB-Fähnchen haben. Sie können auch auf das Register Überschriften schreiben, die im Gesetz auf der Seite stehen, Kapitelüberschriften, Paragrafenüberschriften oder auch Paragrafennummern, wenn Ihnen das hilft. Nichts sonst. Ich hoffe, das ist auch eine einfache Regelung, mit der jeder unproblematisch umgehen kann, dass wir nicht im Januar dann wieder die Diskussion haben, dass er, ja, sind denn die Fähnchen erlaubt oder sind die Fähnchen nicht erlaubt? Ich werde nicht 400 Gesetze im Einzelnen vorher prüfen und freigeben oder nicht freigeben. Das, die Regel ist da, ich darf das draufstehen, was auf der Seite auch als Überschrift oder Paragrafennummer oder Paragrafenüberschrift steht. Fehlung, machen Sie nicht zu viele Fähnchen, das bringt am Ende auch alles nichts. Ein paar Paragraphennummern bleiben üblicherweise im Kopf hängen. Brauchen Sie dann kein Fähnchen mehr. Nee, Paragraphen sind numerisch nacheinander angeordnet, dann fehlt es auch relativ schnell, ohne dass man an jedem einzelnen Paragraphen ein Fähnchen dran hat. Soweit die organisatorischen Sachen, Fragen dazu. Gibt es ein Skript im Internet? Nein, es gibt kein Skript im Internet. Aber die ein oder andere Übersicht wird online gestellt werden. Das sollte ich anschauen. Auch für uns das Einfachste auf der Homepage unseres Lehrstuhls. Sie da drüben können das auch lesen, oder soll ich da drüben nochmal anschreiben? Ich finde das eigentlich ein ganz schönes. www.interesse.de kommt vom Institut für internationales Privatrecht. Das ist unsere Kurzadresse, die Uni-Adresse, die sind immer mit Preisrecht und irgendwas sowas sonderlich lang. Dann landen Sie auf der Seite von Professor Thomas Rauscher. Institutsdirektor und dort schauen Sie einmal unter Studium Vorlesungsmaterialien, werden Sie dann auch diese Veranstaltung finden und Übersichten werden dort eingestellt werden, die können Sie herunterladen und ausdrucken. Ein Skript in dem Sinne haben wir nicht, das nie alles wirklich aufgeschrieben. Insofern werden Sie Stichpunkte machen oder wenig vielleicht was mitschreiben. Stoff der Prüfung ist nur das, was wir hier auch behandelt haben. Also alle Lösungen der Prüfungsfragen werde ich irgendwann hier erzählt haben. Was nicht dran war, kommt in der Prüfung auch nicht dran. Anders als auch in Jura-Vorlesungen, wo man ja vielleicht nur einen Aufschnitt hat und das Rechtsgebiet sich selber noch erarbeiten muss. Wir befragen nur das, was wir auch in der Vorlesung entsprechend gemacht haben. Weitere Fragen? Nee. Dann können wir langsam zum Ende kommen und die Materie einkaufen. Heute ein Kapitel noch nicht bürgerliches Recht im engeren Sinne, sondern eine Stunde zum Verfahrensrecht. Durchaus eine Stunde, die im Wesentlichen natürlich für die Sprachwissenschaftler interessiert ist, dass es um Begrifflichkeiten auch geht. Etwas, was aber eigentlich auch jeder kennen und wissen sollte. Es geht um die Gerichtsorganisation. Welche Gerichte gibt es in Deutschland? Wie sind sie? In welcher Stellung stehen sie zueinander? Aber das ist nicht schon im öffentlichen Recht. Wie sind die Gerichtsorganisationen aufgebaut? Und welchem Gericht kommt man zu welchem anderen? Wie sind irgendwelche Instanzen aufgebaut? Welche einzelnen Gerichtsbarkeiten haben wir in Deutschland? Welches Gericht ist zuständig? Wo muss man hingehen, wenn man ein Verfahren anstellen will? Zuständigkeit der Gerichte. Das ist der Themenkreis für die heutige Veranstaltung. Insofern brauchen Sie heute aber nicht das PGD und können diejenigen, die es nicht dabei haben, sich bis zur nächsten Woche besorgen, wenn wir dann in bürgerliches Recht unmittelbar einsteigen werden. Dennoch, der Stoff heute, der Prüfungsstoff, war bisher immer eine Frage zu dem Themengebiet dran. Von daher nicht abschalten, sondern durchaus zuhören. Etwas zu heute schon in der Kompetenz sicher. Eine Besonderheit im deutschen Recht, eine Besonderheit, die wir hier in Deutschland haben, wir haben fünf eigenständige, vollständig ausgeprägte Gerichtsbarkeiten. Fünf Gerichtsbarkeiten, jede Gerichtsbarkeit mit drei verschiedenen, oder fast jede Gerichtsbarkeit mit drei verschiedenen Gerichten, erster, zweiter und dritter Instanz, allesamt vollständig getrennt. Das ist die Frage, wo gehört welches Gericht hin und wann kann ich zu welchem gehen, durchaus eine Rolle spielt, da wir eine ganze Reihe von verschiedenen Gerichten in Deutschland finden. Amtsgericht, Landgericht, Verwaltungsgericht, Finanzgericht, Sozialgericht, Landessozialgericht, Bundesfinanzhof etc. Wie gehören die allesamt in ein Schema, wer ist für was zuständig? Das ist der Stoff der heutigen Stunde. Beginnen wir mit der ersten Gerichtsbarkeit. Jetzt schreibe ich es allerdings noch einmal an, ich versuche es in der Mitte zu machen. Die ordentliche Gerichtsbarkeit. Die ordentliche Gerichtsbarkeit kommt nicht von Ordnung, sondern von der gewöhnlichen, der schon mal was. Man kann es schnell lesen. Super. Wie noch, wenn ich da drüben angekommen bin, dass das nicht schwer wäre, dann sie doch, einfach. Ordentliche Gerichtsbarkeit, ja, ne? Und dann ordentliche Gerichtsbarkeit. Die ordentliche Gerichtsbarkeit, durchaus die gewöhnliche Gerichtsbarkeit, daher der Name ordentliche Gerichtsbarkeit, die größte, die mit den meisten Gerichten in Deutschland und die Gerichtsbarkeit, die auch zwei völlig eigenständige Rechtsgebiete abdecken muss. Sowohl die allgemeinen Zivilsachen als auch die Strafsachen werden vor den ordentlichen Gerichten verhandelt. Zivilsachen und Strafsachen. Wenn man die Gesetze dazu zumindest mal kennt, ohne dass wir die im Einzelnen uns anschauen wollen, für die ordentliche Gerichtsbarkeit, die gesamte Zuordnung zu den einzelnen Gerichten, finden Sie im GVG, dem Gerichtsverfassungsgesetz. Also, dann verstehen Sie mich hoffentlich immer noch, und es freut mich immer zu. Finden Sie im Gerichtsverfassungsgesetz, dort werden die Zuordnungen, die Zuständigkeiten der einzelnen Gerichte aufgelistet. Zivilsachen, Strafsachen getrennt, auch wenn beide Rechtsgebiete die gleichen Gerichte nutzen. Wenn Sie Zivilsachen genauer anschauen, und da auch wieder weiter differenzieren, dass Einsatz ist das erste Gericht, wo der Kläger hingehen kann, entweder das AG, das Amtsgericht, oder aber das LG, das Landgericht. In Deutschland nicht Landesgericht oder ähnliches, sondern Landgericht. Was mache ich falsch? Nicht Landesgericht, sondern Landgericht. Wann müssen Sie zu welchem gehen? Auch das finden Sie im Gerichtsverfassungsgesetz. Das Amtsgericht ist durchaus zuständig für die kleineren Sachen, allgemein gesprochen erst einmal. Streitigkeiten, die 5.000 Euro nicht überschreiten, gehen in erster Instanz zum Amtsgericht. Streitigkeiten über 5.000 Euro, insbesondere die größeren wirtschaftsrechtlichen Angelegenheiten, streitet man sich hoffentlich nicht allzu oft um diesen kleinen Kram, die gehen in erster Instanz zum Landgericht. Außerdem gibt es aber eine Sonderzuweisung für das Amtsgericht, unabhängig vom Streitfall. Das ist nicht schon, wie viel eine Partei von der anderen will. Und das sind sämtliche Familiensachen. Familiensachen gehen immer zum Landgericht. So eine Ehescheidung, da kann es schon mal um ein paar Hunderttausend oder auch Millionen gehen. Dennoch, darüber entscheidet das Amtsgericht. Auch Wohnungsmieten werden generell beim Amtsgericht verhandelt, in erster Instanz. Diese Amtsgerichte finden Sie eigentlich fast an jeder Ecke. Glücklicherweise gibt es wenigstens eines in jedem Kreis, in jedem Landkreis. Natürlich in Leipzig ein Amtsgericht, der Natürlichstraße, Amtsgericht aber auch in Thurgau, in Dübeln. Heinrich, wo auch immer, ich glaube, es sind 30, die in Sachsen existieren. Wenn Sie beim Amtsgericht anfangen, das wollt ihr wissen? Er hat einmal Landgericht und einmal Amtsgericht. Bitte? Zum Amtsgericht. Familiensachen gehen stets zum Amtsgericht. Wohnungsmietsachen. Nicht alle Mietsachen, Wohnungsmieten. Die gehen auch immer zum Amtsgericht. Zwei Beispiele, es gibt noch ein paar mehr, stehen im GVG. Wollen wir uns hier nicht mit Einzelnen mit beschäftigen. Ich mach das sowieso nochmal schön. Wenn ein Streit am Amtsgericht geführt wurde, dann wird die Tatsachen aufgenommen, es wird da auch Beweis erhoben. Und anschließend eine rechtliche Würdigung durch den Richter durchgeführt. Die Tatsachen werden das Recht eingeordnet und danach eine Entscheidung getroffen. Der Richter, Amtsrichter, alleine, ein Richter, der da vor Ihnen sitzt, trifft eine Entscheidung. Eine der beiden Seiten, vielleicht auch beide, sind damit nicht einverstanden. Welche Möglichkeiten haben Sie? Ein Rechtsmittel einlegen, schon eins. Grundrecht, ein Rechtsmittel muss gewährt werden. Sie können als erstes Rechtsmittel die Berufung einlegen. Berufung zum Landgericht. Das Landgericht durchaus eine andere Abteilung, eine andere Kammer. Berufungskammer, aber das Landgericht ist auch Berufungsinstanz für diese kleinen Sachen. Wann können Sie Berufung einlegen? Nun, wirklich nahezu allen Rechtssachen, nämlich in allen, bei denen Sie um mehr als 600 Euro beschwert sind. Wenn Sie sich irgendwo um 250 Euro gestritten haben, besteht im Grundsatz keine Berufungsmöglichkeit. Da ist beim Amtsrichter Schluss, solche kleinen Sachen. Und die Gerichtskosten am Ende deutlich höher als der Streit, um den es geht. Da soll man nicht in die zweite Instanz gehen. Es sei denn, die Sache hat grundsätzliche Bedeutung für die Rechtsform und dann kann die Berufung zugelassen werden, ausnahmsweise. Aber bei Streitigkeiten bis 600 Euro, da soll Schluss sein. Bei solchen Streitigkeiten sollte man sich generell überlegen, ob es sinnvoll ist, selbst wenn man Recht hat oder denkt, dass man Recht hat, das Ganze zum Gericht zu treiben und dort tatsächlich zu streiten. Man da nicht doch auch irgendwo eine glückliche Einigung hinwirken kann. Denn wie gesagt, wirtschaftlich ist das selten wirklich sinnvoll. Gerichtskosten, Anwaltskosten, was man beim Amtsgericht keinen Anwalt braucht, sind durchaus höher als das, worum man dort streitet. Berufung, im Übrigen oberhalb von 600 Euro stets möglich zum Landgericht. Landgerichte gibt es nun schon deutlich weniger, dennoch einige, wenn wir das in Sachsen einmal angucken, haben wir ein Landgericht in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Zwickau und Bouts und Görlitz müsste es eigentlich noch geben. Das ist noch nicht beschlossen. Bouts ist ganz sicher, aber auch Görlitz natürlich existiert immer noch. Also deutlich weniger, aber doch noch einige vorhanden. Nach einer Berufung wird in der zweiten Instanz noch einmal das gesamte Verfahren von vorne aufgerollt. Es werden also erneut die Tatsachen noch einmal neu festgestellt, es wird erneut Beweis erhoben über alles und es erfolgt erneut eine rechtliche Würdigung vor dem Landgericht und es gibt ein neues Urteil. Es ist nochmal eine komplette Instanz, eine komplette Überprüfung, auch hinsichtlich der Tatsachen, hinsichtlich der Beweiserhebungen etc. Zweitinstanziges Urteil. Manch einer ist damit vielleicht immer noch nicht einverstanden. Die immer noch nicht zufrieden sind, wir denken, nein, dass die Richter da gemacht haben, das stimmt so nicht, das ist alles nicht richtig, dann bleibt Ihnen eine weitere Instanz, dann können Sie noch einmal ein Rechtsmittel einlegen, Sie können Revision einlegen. Die Revision wird eigentlich zum Bundesgerichtshof, zum BGH. Landgericht und in nächster Instanz zum BGH. Dorthin die Revision. Revision heißt nun, die Tatsachen stehen bereits fest. Vom BGH gibt es keine Beweisaufnahmen mehr. Da werden keine Zeugen mehr gehört, werden keine Urkunden mehr weiter vorgelegt, keine Sachverständigen angeschaut. Die Tatsachen werden so genommen, wie sie vom Landgericht, vom Berufungsgericht festgestellt wurden. Was in der Revisionsinstanz nochmal erneut gemacht wird, ist eine neue Würdigung der Rechtsanwendung. Die Rechtsanwendung, die wird noch einmal überprüft, hat der Richter irgendeinen Rechtsfehler gemacht. Revisionsinstanz also nur erneute Rechtsprüfung, keine Tatsachenüberprüfung mehr oder Tatsachenfeststellung mehr. Der BGH, ein Bundesgericht, der existiert nur einmal in Deutschland, nur eigen BGH. Seine Aufgabe ist es, die Einheitlichkeit der Rechtsordnung zu wahren, die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung in der Bundesrepublik zu sichern. Sein Sitz in Karlsruhe, das muss ich sicherlich wissen, mit. Die Ausnahme. Viele rechtliche Revisionen werden dann in Karlsruhe beim BGH behandelt. Revision nur dann möglich, wenn sie vom Landgericht zugelassen wird. Zulassungsrevision. Allerdings muss der Landrichter die Revision zulassen, wenn dies zur Fragen, die Einheitlichkeit der Rechtsordnung betreffend notwendig ist. Wenn er irgendeine Meinung von einem anderen Gericht abweichen möchte, von einer Entscheidung in einer ähnlichen Sache abweichen will, dann muss er die Revision zulassen. Lässt er die Revision nicht zu, besteht die Möglichkeit für die Parteien, nicht Zulassungsbeschwerde zum BGH einzulegen. Und das BGH zunächst einmal überprüft, hätte der Landrichter vielleicht die Revision zulassen müssen, da er eine ärztliche Rechtsfall betroffen ist, dann wird er die Revision zulassen. Soweit der erste Instanzbezug für die kleinen Sachen. Kommen wir zurück zu den Sachen, die ursprünglich bereits zum Landgericht gehen. Größere Streitigkeiten jenseits der 5.000 Euro. Ab dort gab es im ersten Instanzbezug Urteil die Möglichkeit der Berufung. Naturgemäß sind Sie hier bereits bei einem Streitwert jenseits von 600 Euro kleinen Berufung. Geht jetzt von noch laut genug oder? Jetzt wieder besser? Na, hinten? Ja, gut. Landgericht Streitwert jenseits von 5.000 Euro daher die Berufung immer möglich. Berufung dann zum OLG, dem Oberlandesgericht. Oberlandesgerichte gibt es noch einmal deutlich weniger. In vielen Bundesländern gibt es nur ein Oberlandesgericht. In Sachsen eines, der sitzt in Dresden, das sachsen-anhaltinische Landesgericht in Naumburg. Viele Bundesländer noch ein Oberlandesgericht, ist allerdings nicht verpflichtend. Es kann schon Bundesländer geben, die mehrere haben. Beispiel Rheinland-Pfalz, da haben wir OLG in Zweibrücken und in Konstanz. Auch Bayern hat mehrere Oberlandesgerichte, Bamberg, Nürnberg, München, auch mehrere Oberlandesgerichte. Aber zumindest ist deutlich eingeschränkter. Die der Berufung folgt sodann wieder, was eine dritte Instanz von einer Partei gewünscht wird, die Revision. Berufung als Oberlandesgericht ist auch wieder Tatsacheninstanz, sowohl Tatsachen und Rechtsfindung. Revision möglich zum Bundesgerichtshof erneut, sind wieder als letzte Instanz auch in diesen Sachen der BGH, was ihnen die Möglichkeit gibt, jegliche Zivilsachen, letzte Instanz, die Einheitlichkeit der Rechtsfindung zu gewähren. BGH, letzte Instanz. Gibt es eine Besonderheit? Ja, grundsätzlich, erstes hat sich das Urteil, dann Berufung, neue Beweisaufnahme, neue rechtliche Würdigung, dann Revision. Und keines ist durchaus vorkommt, und es kommt auch durchaus vor, sehr häufig sogar, also selten, dass die Parteien sich über die Tatsachen gar nicht mehr streiten. Was da passiert ist, in der Angelegenheit. Das steht fest, ist unstreitig. Das stimmt beide völlig überein. So wie es das erste Instanzengericht festgestellt hat, stimmen auch beide zu. Ja, das war so. Allerdings, in der rechtlichen Würdigung, in der rechtlichen Einigung, auch Einordnung, da streiten sie durchaus. Das war zwar so, aber der eine Partei sagt, ja, und deshalb ist ein Vertrag geschlossen worden. Der andere Partei sagt, ja, aber nein, genau deshalb ist eben kein Vertrag geschlossen worden, deswegen muss ich nicht zahlen. Rechtliche Einigung, Einordnung, die ist verschieden bei den Parteien. Wenn wir jetzt in Berufung gehen müssen, in die zweite Instanz, was wird passieren? Unterschiedliche Auffassung, wenn die gesamte zweite Instanz durchgeführt, sei es beim Landgericht, sei es beim Oberlandesgericht, Meisterhebung, alles nochmal anschließend, gibt wieder ein Urteil, in gleicher Weise oder in entgegengesetzter Weise, je nachdem, was die Auffassung des 22. Richters ist. Was wird jetzt passieren zwischen den Parteien? Die streiten sich immer noch über die Rechtsfrage. Hat vielleicht der alte Recht bekommen oder der erste, das zweite Mal, aber die Rechtsfrage ist zwischen den Parteien immer noch. Eine Seite wird jedenfalls in die letzte Instanz gehen zum Bundesgerichtshof in Revision. Die zweite Instanz bringt beiden Seiten eigentlich überhaupt nicht. Es kostet Geld, es kostet Zeit. Aber Ergebnis bringt sie nicht. Deswegen ist für solche Fälle die Möglichkeit der Sprungrevision vorgesehen. Sprungrevision. Sie überspringen die zweite Instanz. Sie legen eine Revision ein und überspringen dabei die zweite Instanz. Deswegen Sprungrevision in den Paragraph 66 ZTO. Wir lassen die zweite Instanz aus und gehen direkt zum BGH. Das kann natürlich nicht eine Seite alleine festlegen. Voraussetzung für eine solche Sprungrevision ist zunächst, dass die Beschwer oberhalb von 600 Euro liegt. Ansonsten wäre ja beim Amtsgericht jedenfalls schon Schluss, würde es nicht mal eine Berufungsmöglichkeit geben. Das ist echt keine Revisionsmöglichkeit, das können Sie sich dadurch umgeben, dass Sie jetzt eine Sprungrevision einigen. Also Beschwer oberhalb von 600 Euro. Und zum anderen müssen beide Seiten, beide Parteien dieser Sprungrevision zustimmen. Denn wenn dies erfolgt, fehlt die zweite Instanz, fehlt die erneute Tatsachenüberprüfung. Wenn eine Seite auch hinsichtlich der Tatsachen noch Probleme hat, hinsichtlich der Beweiserhebung, sagt, da sind überhaupt nicht alle Zeugen gehört worden, hat damit ein Problem und deswegen kann dann noch was anderes auf Tatsachenebene herauskommen, dann wird sie der Sprungrevision nicht zustimmen. Aber wirklich beide Seiten sagen, ja, Tatsachen ist unstrittig, dann stimmen sie zu, dann können sie diese Sprungrevision erheben. Außerdem muss das Revisionsgericht, der BGH, die Sprungrevision zulassen. Klar, muss ja jede Revision oder jede Revision muss ja zugelassen werden, entweder vom zweitinstanzlichen Gericht oder eben auf dem Wege der Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH. Wir reichen Sie eine solche Sprungrevision ein, so wie Sie jedes Rechtsmittel einlegen, wir reichen einen Schriftsatz bei dem entsprechenden Gericht ein. Das kann er tun. Der in erster Instanz gewonnen hat, kann sagen, nein, ich möchte nicht. Was ist die Folge, wenn er das tut? Was macht die andere Seite dann? Ob vielleicht nicht mal neue Zeugen kommen. Sie legt einfach Berufung ein, bringt dieselben Zeugen noch einmal vor. Das Ganze wird dort erneut verhandelt, entschieden. In gleicher Weise, in anderer Weise, völlig egal. Wenn es in gleicher Weise entschieden wird, dann wird die zweite Instanz, andere Partei, die zweite Partei, dann eben erst die Revision einlegen zum BGH. Das heißt, die erste Partei, die gewonnen hat, hat nichts davon, wenn sie das ablehnt, denn die zweite Partei kann es sowieso noch nicht fallen, nur es dauert noch länger und es kostet am Ende noch mehr Geld. Streitigkeiten oberhalb von 50 Euro. Wenn Sie aus einem Kaufvertrag, aus einem Werkvertrag, Lohnforderungen oder auch Gewährleistungsforderungen haben, die einen Wert von 5.000 Euro überschreiten, dann gehen Sie vom Landgericht. Das ist der Grund, warum auch die Partei gewinnt. An der Stromrevision unter Umständen sinnvollerweise zustimmen. Weil sie ansonsten ihren Anwalt erstmal noch die zweite Instanz kriegen und um die Revision kommt sie am Ende in aller Voraussicht sowieso nicht darum, dass die andere Partei dann, wenn das Berufungsgericht sagt, ist es noch aufhört, ist eher unwahrscheinlich. Das wird man vielleicht mal abschätzen müssen, aber warum sollte sie? Deutlich macht, sie hat eine völlig andere Rechtsverfassung, das auch entsprechend untermauert. Die BGH wird da in meinem Sinne entscheiden. Nein, der Landrichterprüfung nicht, sondern sie bekommen jetzt Urteil. Die Prüfung ist möglich und dann prüft der BGH. Ob diese zugelassen werden. Das heißt, die Sprungrevision muss vom BGH zugelassen werden. Der Landrichter oder auch der Amtsrichter weiß ja in dem Moment, wo er das Urteil schreibt, noch nicht, wollen die Parteien eventuell Berufung einlegen, wollen sie eventuell die Sprungrevision einlegen oder nicht. Den kann er darüber noch nicht entscheiden. Kein Richter macht etwas, nur eventuell für den Fall das. Und deswegen entscheidet er noch nicht darüber, der gibt das Urteil mit Gründen heraus und nur dann entscheiden die Parteien, verständigen sich auf die Sprungrevision, gegen die dann eine Mehrprüfung dann Zulassung. Und somit die grundsätzliche Zulassung der Revision, die allgemeinen Revisionsrunde. Ich kann nicht mehr sitzen. So viel. Dazu haben wir die Gerichte in den Sachen, 4 Stück insgesamt. Einmal Amtsgericht, Landgericht BGH, auf der anderen Seite Landgericht Oberlandesgericht. Oberlandesgericht. Nur das Landgericht, Österreich heißt es mit ihm noch Landesgericht, damit Deutschland Landgericht, aber Oberlandesgericht. Bleibt noch die Frage, ansprechen. Wie gesagt, wir haben eine ganze Reihe von Amtsgerichten. Wir haben auch relativ viele Landgerichte in Deutschland. Ja, wenn Sie jetzt wissen, aufgrund Ihrer Streitigkeit, Sie müssen zum Amtsgericht oder Sie müssen zum Landgericht gehen, dann zu welchem denn? Frage der örtlichen Zuständigkeit. Können Sie sich einfach irgendeines rauspicken, aussuchen, und dann ich wollte schon immer mal nach Rostock fahren. Machen wir die Sache mal in Rostock anhängig. Oder gibt es dafür Regeln? Ja, natürlich gibt es dafür Regeln. Sie können sich das Gericht nicht einfach so aussuchen. Nur ganz bestimmte Gerichte sind für ihre Streitigkeit zuständig. Diese Zuständigkeitsregeln, genauso wie alle Regeln, die den Prozess betreffen, das Verfahren betreffen, das Verfahren gestalten, finden Sie in der ZPO, der Zivilprozessordnung. Dort Verfahrensgestaltung, der Verfahrensablauf, wer darf was, wer muss was machen, was muss der Richter tun, was müssen Sie einreichen, wann müssen Sie etwas einreichen, Fristen, das steht alles in der ZPO, die gesamte Verfahrensausgestaltung. Und noch in den ersten Paragraphen, ganz vorne ab Paragraph 12, da finden Sie auch Regelungen zur Zuständigkeit. Welches Gericht soll nun zuständig sein? Und da haben wir einmal allgemein, das hat ja nichts Besonderes geregelt ist, den allgemeinen Gerichtsstand. Und dort heißt es, dass Sie an den Wohnsitz, nicht Ihren eigenen, sondern des Beklagten gehen müssen. Sie müssen zu dem Amtsgericht gehen, welches im Bezirk oder in dessen Bezirk der Wohnsitz des Beklagten liegt. Sie können also nicht zu Hause klagen. Wenn Sie jemanden verklagen wollen, der in Hamburg wohnt, müssen Sie die Klage in Hamburg einreichen. An dortigen Amtsgericht, dann je nachdem, ob es eine kleine oder größere Streitigkeit gibt. Warum ist das so? Warum können Sie nicht einfach zu Hause zu Ihrem Gericht gehen, hier in Leipzig, zum Amtsgericht und sagen, hier, ich habe einen Streitfall, klären Sie das. Ich wiederhole es nur, damit es da drüben auch noch gehört, weil man Befangenheit vermeiden möchte, man den Richter kennt. Oder weil das irgendwie bekannt ist und das Argument. Man will ja eben etwas von dem anderen, den man verklagt, und dann muss man den nicht zu sich hinlegen. Das Argument, das ist das Entscheidende. Den ersten verfangen nicht so sehr, denn der andere ist hier in dem anderen nicht vielleicht bekannt oder irgendwas, dann haben sie auch dort Befangenheitsprobleme. Und der Richter soll ja unabhängig sein von beiden Seiten. Er soll ja nicht zu einer Seite tendieren, er soll neutral zwischen den Parteien stehen. Deswegen gibt es bestimmte Befangenheitsregelungen, wenn es irgendwie einen besonderen Kontakt zwischen Parteien und Richter gibt, kann der Richter auch wegen Befangenheit abgelehnt werden. Ansonsten geht man davon aus, dass der Richter auch sein Amt entsprechend ernst nimmt und dort neutral steht. Und auch in Leipzig kennen Sie nicht einfach jeden. Also das ist nicht so das Entscheidende, aber man verklagt jemand anderen, da muss man die nicht dorthin gehen. Sie als Kläger, Sie haben es immerhin in der Hand. Sie können entscheiden, ich möchte einen Prozess führen oder ich möchte keinen. Sie können das mit sich ausmachen und entscheiden sich dafür, jemanden zu verklagen, den Prozess einzuladen. Der Beklagte dagegen, welche Möglichkeit hat der? Der muss an dem Verfahren teilnehmen. Wenn das nicht tut, der geht ein Versäumnisurteil gegen ihn, kriegt der Kläger recht. Wenn das so irgendwie schlüssig behaupten und schlüssig darlegen haben und die Anforderung ist nicht allzu hoch, irgendwie begründet man das Ganze schon, ob das stimmt oder nicht, beweist wird dadurch erhoben, dann wird es ein Urteil, das Urteil wird irgendwann rechtskräftig und verstreckbar und der Beklagte muss leisten. Das heißt, der Beklagte, der muss sich verteidigen, wenn er etwas dagegen tun will, hat keine Wahl. Und in dem Moment, wo wir über die Zuständigkeit reden, steht ja noch überhaupt nicht fest, ob der Beklagte wirklich derjenige ist, der etwas falsch gemacht hat, der nicht gezahlt hat, der schlecht geleistet hat oder ähnliches. Durch die Nebenklagen, die verloren werden, hat der Kläger zu Unrecht die Klage erhoben. Das heißt, im Moment, wo wir über die Zuständigkeit entscheiden müssen, wissen wir, wer ist der Gute, wer ist der Böse. Können also nicht sagen, danach entscheiden, wo man hingehen soll, wer es einfacher haben soll, zu Hause das Verfahren führen soll. Und deswegen, als beide Beklagten ein das Verfahren zu führen und nicht beim Kläger. Der Kläger entscheidet, ob er den Prozess führt. Der Beklagte ist verpflichtet, am Prozess teilzunehmen. Dafür kommen wir ihm so weit entgegen, dass das Verfahren den Grundsatz, nur das Grundsatz sagt, dann gibt es Ausnahmen, beide Beklagten zu Hause zuerst hier und dann sehen. Was passiert, wenn sich beide Seiten beklagen? Und wenn nach der Regel geht das ja zu unterschiedlichen Richtungen, nämlich ne, Hamburg und Leipzig zum Beispiel. Derjenige, der schneller ist, der erste ist, muss zum Beklagten gehen. Gibt es einmal ein Verfahren an diesem Ort? Das erste. Und wenn beide Klage erheben, wird das fortgeführt. Das geht jetzt im Verwaltungsprozess, das ist kein Prüfungsstoff mehr, aber trotzdem interessant. Wenn beide Klagen erheben, wird noch ein Verfahren durchgeführt, wenn es um die gleiche Sache geht, um die gleiche Streitgegenstand, und zwar das, wenn es zuerst eingeleitet wird. Eine schlichte zeitliche Abfolge, welches Verfahren war das erste. Das andere wird abgewiesen, auch wenn er nicht wusste, dass er das schon die Klage erhoben hat. Besteht aber einmal ein Verfahren, ist einmal ein Verfahren anhängig, dann kann die andere Seite auch an diesem Gericht, wo es anhängig ist, wieder Klage erheben, als dem anderen auch in der Sache verklagen. Das heißt, wenn die sich beide schreiben, der erste muss zum Beklagten gehen, dann hat er ja dort das Verfahren anhängig gemacht, dann kann an der Stelle auch der andere seine Klage noch anhängig machen und dann wird über alles dort entschieden. Der Grund für das, diese Widerklage ist nur so eine Ausnahme vom Prinzip. Die Widerklage, die kann ich eben zu Hause erheben. Deshalb würde ich sagen, dann soll ein Gericht über das alles entscheiden. Wir wollen nicht in der Sache zwei Gerichte befragen. Dann haben wir wieder die Gefahr, dass sie gleich unterschiedlich entscheiden. Und da eine Ausnahme. Das war muss, wenn der Kläger Recht bekommt, muss ein bisschen die Fahrtkosten oder ähnliches erstattet werden. Und die Kostenregelung ist so, dass wenn einer, ich weiß aber, einer bekommt zu 100% Recht und der andere verliert zu 100%, dann zahlt derjenige, der verliert, zahlt die gesamten Kosten. Und zu den Kosten gehören auch die außergerichtlichen Kosten, also durchaus auch solche Kosten steht dazu. Wenn man zum Teil verliert, zum Teil gewinnt, 10.000 Euro eingeklagt, bekommt nur 6. Zugesprochen, die anderen vier, die waren unbegründet, hat man es ein bisschen übertrieben, dann werden die Kosten auch im entsprechenden Verhältnis verteilt. Allgemeine Kosten. Bei Kostenrecht eine schwierige Sache, es gibt auch viele, viele Ausnahmen. Ist aber, das ist jedenfalls der Grundsatz. Gut, allgemeine Bitte. Wie gesagt, daneben durchaus einiges an Ausnahmen. Es gibt besondere Gerichtsstände, wo das Gericht besonders nah an der Sache ist, weil bei solchen besonderen Gerichtsstellen kann es sich der Kläger aussuchen, ob man vielleicht dorthin geht. So eine besondere Gerichtsstelle ist zum Beispiel für Vertragsstreitigkeiten, das ist so die wichtige Sache für das Wirtschaftsrecht insbesondere. Für Vertragsstreitigkeiten kann man anstatt zum Gericht des Beklagten zu gehen, auch zum Gericht gehen, wo der Erfüllungsfall ist, wo der Vertrag zu erfüllen war, die Erfüllung geschuldet war. Warum das? Nun, dort in der Gegend ist bei der Vertragsstreitigkeit vielleicht im Wesentlichen der Beweis zu erheben. Das Gericht ist besonders sachnah, ist nahe daran. Zeugen sind dort irgendwo in der Nähe. Die sollen jetzt nicht nach in München wohnen, wo das Ganze irgendwie in Leipzig gespielt hat. Man darf nicht ausnahmsweise auch nach Leipzig gehen und dort die Sache durchführen. Zweite Sache für einen solchen besonderen Gerichtsstand, bei deliktischen Angelegenheiten, Schadensersatz, in einer Schädigung, kann man dort hingehen, wo die der Schaden zugeführt wurde zum diesen Deliktsgerichtern dort, wo der Schaden eingetreten ist, Verkehrsunfall zum Beispiel, wenn wir einen Verkehrsunfall haben, dann wollen wir auch Schadensersatz haben. Dort, wo der Unfall passiert ist und Schaden eingetreten ist, dort gibt es auch ein Gerichtsstand, egal, ich will nicht einen Grund, denn das gerecht ist, besonders sagt man, dass solche besonderen. Und allgemeine Gerichtsstand, besondere Gerichtsstände zur Wahl des Klägers. Letzte Gruppe, ausschließliche Gerichtsstände. Ich finde, ich fertig mit seiner Artikulation. Unabhängig von den Parteien einem Ort zuweisen. Das gehst du, Kollege. Kleinigkeiten über Grundstücke sollen dort entschieden werden. Das ist abgehackt, irgendwie ist furchtbar. Liegt ausschließliche Zuständigkeit an diesem Ort. Bleibt die Sache, können die Parteien sich darüber einigen, können die Gerichte zu der Zeit Gericht vereinbaren. Insbesondere in AGBs vorher, in Verträgen kann man Gerichte vereinbaren. Eingeschränkt, ja. Unter dem deutschen Recht in Deutschland dürfen Gerichtsstandsvereinbarungen getroffen werden, wenn beide Parteien Kaufleute sind, gewerblich tätig sind. Privatpersonen sind davon ausgenommen, sobald eine Privatperson am Vertrag beteiligt ist, gibt es keine Gerichtsstandsvereinbarung innerhalb Deutschlands nach deutschem Recht. Im europäischen Kontext ist das durchaus etwas anders. Da können unter Umständen auch Privatleute, auch Gerichtsstände nicht vereinbaren, aber auch dort ist es eingeschränkt. Einzelne Gerichtsstandsvereinbarung im Wirtschaftsverkehr jedenfalls möglich. Mit Unternehmen zwischen Kaufleuten ist die Gerichtsstandsvereinbarung möglich. Wird auch sehr häufig gemacht. In AGBs schreiben Sie, wenn ein Gerichtsstand ist, dann wird ein Ort festgelegt, dann haben Sie eine klare Regelung. So viel dazu Zuständigkeiten in Zivilsachen. Was ist, wenn in Deutschland zum Beispiel ein Auto geklaut wurde? Und das findet man raus, das war eine Drohne. Sagt man den dann in Polen an oder läuft das über ein deutsches Gericht? Das heißt, sie wollen von denen irgendwie eine Ausgabe des Autos oder Schadensersatz für Beschädigung. Internationaler Kontext geht nicht allein nach deutschem Recht, müssen wir jetzt in dem Fall europäisches Zivilverfahrensrecht berücksichtigen. Würde aber für Sie, könnten ihn entweder in Polen verklagen, Wohnsitz des Beklagten, oder aber am Ort, wo die Schädigung erfolgt ist, am Handlungsort, was in dem Fall in Deutschland war. Dort hat ja das Auto immer beschädigt etc. Insofern kann sich der Kläger dann aussuchen, wo er das Verfahren einleitet. Da man Gerichtsstand an beiden Orten der Kläger entscheidet. An den allgemeinen Gerichtsstand in Polen, den besonderen in Thüringen. In Deutschland geht es in dem Fall nicht aus der ZPO, sondern aus einer EU-Verordnung der sogenannten Größe 1. Anders. Gegen ist öffentliches Recht richtig geil. Wie sie alle malen. Schauen wir uns an, welche Gerichte in Strafsachen entscheiden. Wie schon gesagt, ordentliche Gerichtsbarkeit. In vier Gerichte tauchen wir alles auf. Ein Gerichtsamt, das sollte man vielleicht mal sagen, der hat uns mal aufgezählt, aber heute installiert, es gibt keine deutschen Gerichte. Neben diesen Gerichten ist es auch noch möglich, in Bundesländern, die Gerichte unterhalb des BGH sind ja Landesgerichte, die werden von den Bundesländern eingesetzt, ist es möglich, ein oberstes Landesgericht einzurichten, für den Fall, dass sie mehrere Oberlandesgerichte haben. In Sachsen kommt das eben gerade, wir haben noch ein Oberlandesgericht in Dresden, hier kann es keine Konflikte geben, gibt es keinen. Aber der einzige Fall, wo das eine Rolle spielte, war in Bayern gewesen. Dort gab es lange, lange Jahre, insgesamt eine 400-jährige Tradition, ein das bayerische oberste Landesgericht. Das ist im Jahre 2004 gefallen und ist abgeschafft worden. Aber falls dieser Name einmal auftaucht, das ist ein eigenständiges Gericht, das oberste Landesgericht, welches als ja, wir können wohl, wenn wir das BGH als Revisionsinstanz spielt heute keine Rolle mehr. Gut, zu den Strafsachen. Auch dort fangen wir wieder beim Amtsgericht an. Zum Amtsgericht gehen erneut die kleinen Streitigkeiten. Streitigkeiten, bei denen ein Strafmaß von nicht mehr als 4 Jahren im Raum steht. Wenn also ein Delikt angeklagt wird, für das es maximal 4 Jahre Freiheitsstrafe gibt, Geldstrafe oder maximal 4 Jahre Freiheitsstrafe, dann wird es in erster Instanz Amtsgericht. Dort unterscheidet man nur, was man das als innerhalb des Amtsgerichtes Sachen, die zum Strafrichter gehen, da haben sie nur einen Richter alleine an dem ersten Instanz sitzen. Das ist der Fall, wenn maximal 2 Jahre Freiheitsstrafe erwartet werden können. Wenn 2 bis 4 Jahre Freiheitsstrafe erwartet, dann geht es zum Schöffengericht. Das ist auch beim Amtsgericht. Das Schöffengericht ist eine Bezeichnung für eine Untergruppe, eine Einheit beim Amtsgericht. Ein Schöffengericht besteht aus einem Berufsrichter und 2 Laienrichtern, den Schöffen. Schöffe, kein Innenamt, auf der anderen Seite auch verpflichtend, jeder von Ihnen kann Schöffe sein, sind Leute, die nicht Richter sind, keine Größen, ich darf kein Schöffe mehr sein, da ich irgendwann mein 2. Staatsexamen in Jura gemacht habe, dann bin ich raus, zu viel Kenntnisse vom Recht, das wollen wir bei den Schöffen, die kein juristisches Staatsexamen haben, können Schöffen werden. Schöffen ist, da kann man sich einfallen lassen beim Amtsgericht, daraus werden immer Leute aufzugehen. Also üblicherweise finden sich genügend Freiwillige, die das gerne mal für eine Zeit machen wollen. Dann werden die als Schöffen einsetzen. Ehrenamtlich? Aufwandsentschädigung, ja. Ich glaube nicht. Zum Beispiel beim Blutspenden kriegst du Aufwandsentschädigung. Blutspenden gibt es richtig gute Aufwandsentschädigung. Von teilweise 15 Euro. Naja. Leipzig lohnt sich das. Dann musst du hier anmelden. Strafrichter, Schöffengericht bei den Sachen, falls wir ja über die Schöffen mit beide Orten. Bekommen wir das Urteil? Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie wieder eine Berufung geben. Was heißt Berufung? Neue Passantaufnahme, neue Beweisaufnahme und erneute rechtliche Würdigung. Wirklichkeit ist die gleiche hier. Berufung zum Landgericht. Das Landgericht entscheidet auch als kleine Strafkammer. Da sitzen also auch wieder 1 Berufsrichter und 2 Entscheidungen. Kleine Strafkammer als Berufungskammer. Und dritte Instanz bei diesen kleinen Strafsachen nicht der BGH. Den Dingern kommen Sie gar nicht bis zum BGH, sondern dort ist das OLG, das Oberlandesgericht, Revisionsinstanz, der Leute rechtliche Prüfung. Dort sitzen dann keine Schöffen mehr. Geht ja auch nur noch um Rechtsfragen, nicht mehr um Tatsachenfragen. Insofern ist der gesunde Menschenverstand nicht mehr gefragt. Und die Tatsachenauslegung, das soll dann doch wieder die Berufsrichter allein machen. Beim OEG drei Berufsrichter, die das gemeinsam entscheiden müssen. Zum Bundesgerichtshof kommen Sie ja einfach nicht bei diesen Sachen. Da geht es nicht um Geld oder sowas, das sind bei Strafsachen, sondern es geht um die erwartete Strafdrohung. Und die Berufung ist stets dann möglich, wenn sie zumindest zu mehr als 15 Tage im Vorteil wurden. Wenn sie nur ganz kleine Strafen bekommen haben, dann ist die Berufung grundsätzlich einfach nicht möglich. Ja, klar. Das ist hier auch schon alles. Nein, es sind in allen Sachen Berufung hier möglich. Und irgendwelche Streiter, wie viel sie kaputt gemacht haben oder sowas, oder was sie geschädigt haben, ist irrelevant hier. Das kann auch um knifflige Sachen gehen. Ob wir in dem Feld schon vorher die Staatsanwaltschaft eine entsprechende verneinen oder erst mal eine Einstellung machen, wenn er nicht verfahren werden, eröffnet der deutsche Möglichkeit, gibt es Fragen auch noch, sollen wir uns hier auch nicht im Einzelnen mit beschäftigen. Wenn die Sachen größer sind, ein Strafdrohung jenseits von 4 Jahren im Osten, war das im Freiburg oder? Nee, hinter ihm, nee, das ist Quatsch da. Also, ja. Wenn das Ganze um größere Sachen geht, eine Strafe von mehr als 4 Jahren erwartet wird, dann fangen wir wieder schon beim Landgericht an. Dort sind sie dann auch schon bei der großen Strafkammer oder dem Schwurgericht. Da sitzen mehr Leute gleich als Richter. Ja, 3 Berufsrichter und auch noch 2 Chefen. 5 Leute bilden die große Strafkammer. Die Berufsrichter haben hier dann doch schon die Überhand. 2 Chefen sind aber doch gleichberechtigt dort mit vorhanden, um wieder den Verstand einzubringen. Große Strafkammer, Strafkammer oberhalb von 4 Jahren Landgericht. Ganz so sicher. In den Fällen allerdings, da sitzen ja schon 3 Berufsrichter, 2 Schöffen, die das umfassen würdigen Landgericht, das ist schon eine recht große Nummer. Da spart man sich dann die Berufungsmöglichkeit. Eine zweite Tatsachenlizenz gibt es nicht. Es gibt gleich die Revision, Rechtsmittel nur als Revision zum Bundesgerichtshof. Möglichst ein 2-stufiges Verfahren, das genügt allerdings den grundrechtlichen Anforderungen. Und wir haben noch eine Gruppe, die richtig dicken Dinger, Völkermord, Staatsschutz, Hochverrat etc. Da sagt man, das ist auch beim Landgericht. Er hat dickes Ding gesagt. Das kriegen wir gleich zum Oberlandesgericht und zum Strafsenat. Das gibt es heute schön zu runterladen. Guck mal uns das erstmal an. Erste Instanz, Oberlandesgericht. Und na gut, dazwischen gibt es ja auch nicht mehr. Gib den Tippkopf den Niefers von Apple zum Kotzen. Eine Revision möglich zum Bundesgericht. Die gerichtlichen Leitungen der BGH sind alles mit einer kleinen Ausnahme. Der BGH hat einen Strafsenat, mit den 5. Strafsenat, und der sitzt wo? Hier in Leipzig. Das ist Karl Heinz, warte. Das ist Karl Heinz, warte. Auf der rechten Seite des Gebäudes des BGH, der BGH 5. Strafsenat, der ist insbesondere zuständig auch für jegliche Strafsachen, die im Zusammenhang mit diesen Mauerschädenprozessen etc. standen, der Erdkriminalität, das ging dafür meine 5. Strafsenat zuständig. Wer sitzt in Leipzig, nicht in Karlsruhe? Soweit. Vielleicht ist es ja nicht ausgebrüllt. Mensch, Völkern, es gibt bestimmte Strafen, die angeklagt werden sollten. Da gibt es einen Katalog von Taten und Strafen, die von Nummer angesehen werden. Das ist also ein Wenn also jemand gegen Völkern, den Hochverrat, den Staatsschutz, das stimmt, aber das dann muss ja nicht mehr mein Rat. Jetzt springst du überspringst du ja so oder so. Das Verfahren hier, wo ist das geregelt? Nun, der entsprechende Prozessordnung, der Strafprozessordnung der STPO. Wenn jemand gegen Völkermord anklagen würde, wenn sich jemand in Deutschland den Völkermord anklagen würde, geht das nach Den Haag dann weiter. Ich kann auch in Deutschland, Deutschland muss insofern international zuständig sein für einander. Ich kann also in Deutschland nicht einen amerikanischen Diktator einfach so anklagen und sagen, ich will das jetzt auch hier mal machen. Dafür. Die machen das ja nicht, deswegen machen wir das jetzt hier mal bei uns für den Katastrophen. Das geht nicht, das ist auch völkerrechtlich nicht akzeptiert, aber dafür sind wir nicht zuständig. Wir sind zuständig, soweit Deutsche, Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, solche Delikte begehen. Dafür nehmen wir die Zuständigkeit an, oder aber, wenn solche Sachen auf unserem Territorium geschehen. Und wir hoffen, dass in Deutschland die Völkermord vorkommt. Allerdings, diese Staatsschutzdelikte, die kommen durchaus auch hier vor. Dann nimmt es hierher, dann wird das Verfahren durchgeführt. Oder aber als Deutsche daran beteiligt sind. Strengen Augen. Und Den Haag, da haben wir jetzt hier in den Zivilrechtlern vor sich stehen, der sich mit Strafrecht nur eingeschränkt noch auskennt. Das Statut für Den Haag, für den Internationalen Strafgerichtshof, den es noch gibt, mich das da nicht ganz täusche, steht da drin, dass Den Haag nur dann zuständig ist, wenn ein Verfahren im einzelnen Staat nicht durchgeführt wird oder dort keine Zuständigkeit angenommen wird oder etwas. Und nur dann, ich denke, Den Haag ist subsidiär zuständig oder erklärt sich selber nur subsidiär zuständig, wenn ein entsprechendes Verfahren dann ist er nicht zuständig. So etwas war da. Also, aber da bin ich mir nicht ganz sicher zu bereit. Muss passen. Internationales Strafrecht ist auch ein schönes Feld, ein interessantes Feld, aber ein eigenes Feld. Gut. Die Strafe. So. War die erste. Welches Gericht ging das denn jetzt? Deswegen, Sie haben den, Vater haben Sie doch jetzt angeklagt, und deswegen haben Sie ihn angeklagt. Ich nehme an, es ist das Land, das Sie mit den beiden Waffen nicht, und jetzt weiß ich nicht, was steht da für eine Strafprobe, wenn es über die maximale Strafprobe von 4 Jahren ist, dann ging es muss man hochladen. Machen wir es. Nein, wir haben aber einen Riedling, Kindermeier. Bei den zweistimmigen Prozessen oder bei der Hochkommission wird die Berufungsaufgabe und reichen jetzt in der Also bei der Hochkommission steckt schon der Name. Und bei den anderen zweistimmigen Prozessen auch eine Revision. Also es fehlt die Berufung. Sie kommen ja zum Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof. Habe ich mitgeschrieben, ey. Scheiße. Revisionsgerichte, sie führen nie Tatsachen-Dinge durch. Das heißt, zum Bundesgericht ist immer eine Revision. Der BGH beschäftigt sich nicht mit irgendwelchen Zeugen. Hat das erklärt. Die fängt immer an zu lachen, und das was ist. So geil. Was nicht. Der ist doch keine Aussage. Gesetz und nein, wir sind schon vier, deswegen. Oh, das bleibt mir. Revision, Sie haben unter das Strafrecht, das wären Sie im Einzelnen. Da haben Sie sich noch was an. Genau. Richtig. Wir sind falscher 50er, oder? So. Das wäre zu schön. Das wäre echt schön. Was ist das? AVGB. Welche Gerichte haben wir? Nun, erstens, AV64. Genau, daraus folgen. Das ist ja ARGG. Ich stelle fest, ich muss mal nach Bautzen fahren. Das ist ARGG. LAT, dem Landesarbeitsgericht. Und auch von der föderalen Struktur in Deutschland versucht man eben, diese Sachen auch immer schön etwas zu verteilen und hier nicht alle Gerichte in einen Ort zu schicken, dass jeder etwas davon hat. In Sachsen schicken wir das Landesarbeitsgericht nach Chemnitz. LAG in Chemnitz, üblicherweise eines in jedem Bundesland. Was bedeutet denn eigentlich eine ARGG? Genau, finde ich ja alles möglich. Wieder nur noch Revision, nur noch Rechtsüberprüfung beim Bundesgericht, dem BAG, dem Bundesarbeitsgericht, das saß. Oder wenn er einmal in Kassel ist, dann umgezogen, befindet sich heute in Erfurt. Bundesarbeitsgericht in Erfurt als Revision. Dort also alle Streitigkeiten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, egal ob um Lohn, Entgeltfortzahlung, Kündigungsschutz, all diese Sachen. Ich glaube, das ist total unwichtig, was wir jetzt hier gerade machen. Das war geil. Aber nächste Woche habe ich da nicht mehr, ich will so viele Leute sind, ey. Parteien nicht nur mit gleichgeordneten Macht spielen, sondern wo eine Partei eine übergeordnete und hoheitlicher Macht wird, eine Partei gegenübersteht, nämlich der Staat, in welcher Ausprägung auch immer, wenn sie sich irgendwie gegen staatliche Institutionen wehren wollen und gegen staatliche Macht wehren wollen, dann stehen ihnen dafür in Deutschland auch Rechtsschutz. Du nimmst einfach eine Kalaschnikow und gerade mal aus da ein, wenn dich da irgendwie an willst, Ruhe ist. Wenn dich gegen irgendeine Behörde richten willst, rennst du da einfach mit einer Kalaschnikow in der Gegend auf irgendein Gericht. Echt? Du kannst es für gar nicht. Du hast keine Ahnung, wo du hingehen willst. Ja. Nach der Vorlesung bist du erst recht verwirrt. Ich würde erstmal zum Anwalt gehen. Ich muss sagen, es ist interessant zu hören, was es so alles gibt. Wie viel Geld da ausgeschmissen wird, wahrscheinlich auch. Wahnsinn. Damit so getan wird, als wäre das eine Demokratie hier. Was man geilsten finde ich ja, dass jetzt die Maut, doch wieder aufrollen wollen. Echt schon wieder? Naja, mit der großen Koalition überhaupt kein Problem. Ach. Merkel hat es zwar abgelehnt, die SPD hat es zwar abgelehnt, aber die CSU kann machen, was sie will. Quatsch. Kann heute Morgen gerade Nachrichten haben, wo ich dachte, ich spinne. Ich meine, uns Deutsche kann es ja nicht stören, aber trotzdem. Ja. Die Schrift von dem Typen, ey. VWGO, ich kann es bilden. Sieht aus, als hätte das irgendein 80-jähriger Oppi mit Parkinson geschrieben. Gibt es aber mehrere, in Sachsen gibt es drei, ein Verwaltungsgericht in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Ist das nicht das? Gibt es hier auch ein Bundesverwaltungsgericht, was hier in Leipzig ist? Ja, ich glaube schon. BVG. Zweite Instanz nennt sich in der Verwaltungsgerichtsfall üblicherweise meistens Oberverwaltungsgericht. Üblicherweise eines pro Bundesland, wo finden Sie das sächsische UVG? Jetzt sind Bautzen. Da muss ich irgendwie mal hin, das scheint eine geile Stadt zu sein. Bautzen besteht aus Knast. Wollte ich gerade sagen. Irgendwie, das scheint ein Ausgericht. Gottes Willen. Kann das mal auch unten nur einen Namen? Das geht auch mal vor. Revision wieder. Möglich. Das ist schlecht. A5 ist da ein falsches Format für den Typen. Du musst erstens mit dem Format anfangen. Und dann brauchst du ein A3-Blatt. Bundesverwaltungsgericht, das kann ich sogar nicht erfüllen. Ein Reichsgerichtsgebäude. Dort sitzt seit einigen Jahren das Bundesverwaltungsgericht. Ich bin von Berlin hierher umgezogen, nachdem Berlin Hauptstadt wurde, oder auch beschlossen, dass ein Bundesgericht sitzen muss. Wahnsinn. Hierher kommt der BGH, hat einen Rückzug zu ziehen, der wollte aus Karlsruhe nicht weg. Als Nachbar des Reichsgerichts, der ist ja einmal in Leipzig, zum Ausgleich. Ich glaube zumindest, ist das Bundesverwaltungsgericht hier. Das ist also wegen der Streitigkeiten gegen den Staat. Einige besondere Verwaltungssachen, die werden wieder ausgenommen, die gehen nicht in die allgemeinen Verwaltungsgerichte. Das geht ohne. Zum einen die Sozialgerichtsbarkeit. Das Sozialgericht, alles was irgendwie. Mit den ganzen sozialen Sicherungssystemen zu tun. Kann ich das alles in den Kopf reinzuholen? Gesetzliche Krankenversicherung, Rechtsschutz gegen Arzt-Bescheide, all das geht in den Sozialgerichtsbarkeit. Wo die Sozialgerichte 26 zuständig sind, das Verfahren geregelt in SGG, der dem Sozialgerichtsgesetz. Sozialgerichte zuständig. In Sachsen finden wir wieder drei, Leipzig, Dresden und Chemnitz haben wir. Zweite Instanz, Berufung. Das steht ja alles drin, du brauchst es nicht schreiben. Das war schon in Sachsen auch in Chemnitz angesiedelt. Da gibt es dann in der Verwaltung zumindest haben. Das ist bei Unicorn. Im gleichen Gebäude, auch wenn sie das ein kleines Arbeitsgebäude haben. Nicht so schön, mit den schönen Zeichen. Nicht organisatorisch sind die vollständig getrennt. Richter des Sozialgerichts haben nichts mit dem gleichen Arbeitsgebäude zu tun. Bestimmt. Bestimmt, kann ich mich darauf nicht verlassen. Ich habe zwei Skripte, die ich vergleichen kann von denen. Wir haben die Revisionsinstanz, das Bundesgericht, das Bundessozialgericht, mit Sitz in Kassel. Deswegen sage ich das noch 10 Minuten. Das ist bei so einem coolen Typen. Ich wollte nur gucken, ich hätte es wie gesagt bei so einem coolen Typen und da. Da ging es halt darum, und der Galerie Kaufhof, dass da durchlaufen musst und so weiter und so fort. Und ob jemand, wenn er am Puff geht, dann also sein LKW erleben lassen darf und den Scheiß. Das klassische Beispiele. Total geil. Steuern irgendwelche Werbungsposten nicht anerkannt, hat ihn das Arbeitszimmer rausgestrichen oder irgendwelche. Der Typ hat einfach mal hier nur 43 Seiten geschrieben. 43 A4 Seiten voll. Von allem. Ja. Prügel jetzt mal in den Kopf rein. Heftig. Ist auch Dropbox. Doch, doch, 90. Nein, nein, so. Finanzgericht, erste Instanz. Finanzgericht und Rechtsschutz gegen Steuerbescheid. Nicht nur Einkommenssteuerrecht, sondern auch Umsatzsteuerrecht, Gewerbesteuer etc. Alle Arten von Steuerbescheiden können in der Finanzgerichtsbarkeit angegriffen werden. Finanzgerichte gibt es nicht so viele in der Gut. Sie haben ja auch eine Einstellung. Ich freue mich mal auf BWL. Ich auch. Der Rechner geht immer noch nicht. Also mein Ach stimmt, cool, cool, das ist auch nicht. Spinnt voll rum. Eigentlich auch nicht, weil das ist ein Mensch, das ist kein Bock. Haben wir als einzige Gerichtsbarkeit dann auch keine Berufung von uns bekannt. Berufung ist dann nächste Woche, ja, aber diese Woche, ne. Bin mal ausschlafen. Sondern gehen direkt durch zum. Ich muss mal gucken, wann habe ich denn. Wir ausschlafen mal ein bisschen was. Wir müssen aufräumen und ein bisschen was machen, weißt du? Ja, bei der Wohnung sieht aus, das ist kein Begriff. München entscheidet abschließend über die Bei der Begrifflichkeit seien Sie vorsichtig. In der ordentlichen Gerichtsbarkeit haben Sie das Bundesgericht, den Bundesgericht hoch. In der Finanzgerichtsbarkeit haben Sie den Bundesfinanz hoch, nicht Bundesfinanzgericht. Den anderen ist ein Gericht. Und wenn ich da Bundesfinanzgericht Hof hinschreibe, da kann der einen Unipunkt abziehen, der Typ. Hochstimmung, wir sollten beziehen. Wir hatten schon vorher. Das ist ein Traum. Ja, aber hast du noch eine Frage? Das steht nicht. In anderen Sachen ist auch eine Spruchrevision möglich. Ja, die Spruchrevision ist in jeder Gerichtsordnung vorgesehen. Also nicht im Einzelnen, sondern eingegangen. Welches Gericht fehlt in diesem ganzen Aufbau? Nichts. Bundesverfassungsgericht findet man hier gerade nirgendwo. Wie ist das nun noch einzuordnen? Zur Abkürzung, erst einmal schreiben Sie bitte nie irgendwo BVG. Sieht man regelmäßig in irgendwelchen Nachrichtensendungen. Ich nicht. Was ist das? Bundesverwaltungsgericht? Ich ärgere mich nicht darüber. Nein, okay. Das heißt, Bundesverwaltungsgericht ist auf diese Weise abgekürzt als BVG, das Bundesverfassungsgericht. Oh mein Gott. Echt, also man kann ja echt über Sachen beschweren. Da. Echt? Nicht super Revisionsinstanz oder so. Wenn Sie mal ein gutes Gericht in der Revision irgendwie verloren haben, können Sie nicht jetzt noch jedenfalls zum Bundesverfassungsgericht gehen und dort noch einmal alles gucken. Das ist sowieso affig mit den ganzen Revisionen. Nach einem sehr beschränkter. Warum macht man denn eine erste Instanz? Das Verfassungsgericht soll zum Verfassungsrecht hüten. Sie können Ihre Rechte, die Sie aus der Verfassung haben, dort geltend machen. Dazu verlangt das Bundesverfassungsgericht, dass Sie erst einmal in jedem anderen möglichen Rechtsschutz benutzt haben. Also falls ein Rechtsweg irgendwie möglich ist, das dort schon mal geltend gemacht haben, denn jedes einzelne Gericht hat auch ihre Verfassungsrechtlichen Rechte zu machen. Sollte ein Urteil oder eine andere Sache aber doch am Ende ihre Verfassungsrechte, insbesondere ihre Grundrechte verletzen, Eigentumsrechte, dann und nur dann können Sie anschließend noch zum Bundesverfassungsgericht gehen. Dann können Sie Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einbringen. Nur wenn Verfassungsrechte verletzen, wenn Sie mit der Rechtsauffassung des BGHs nicht einverstanden sind, der gesagt hat, dann war doch ein Verfassungsgericht. Deswegen bekommen Sie keinen Auftrag. Dann haben Sie keinen aktiven Anspruch. Wenn Sie das Bundesverfassungsgericht auch nicht weiter, können Sie doch auch ständig das Bundesverfassungsgericht nicht. Für den Einzelnen ist die Verfassungsbeschwerde. Das nicht in dem, der zum Verfassungsgericht gehen kann. Deutschland kann also insofern jeder einzelne Bürger des Verfassungsgerichts anrufen, wenn er seine Verfassungsrechte verletzt wurde. Dann, ich rufe die mal an heute Abend. Das freuen sich bestimmt. Das ist geregelt im Bundesverfassungsgericht. Das Verfassungsgericht ist allerdings nicht nur zuständig für die Ein Viertel der Mitglieder des Bundestages, die können sagen, wir lassen das jetzt mal beim Verfassungsgericht erstmal abstrakt überprüfen, ohne dass es ein Problem frei wird. Darüber, über dieses Recht, gibt es ja im Moment gerade großen Streit. Wir brauchen ein Viertel der Mitglieder des Bundestages, wenn es zur großen Koalition kommen sollte, hat die Opposition nicht 25%, somit ein Viertel der Mitglieder des Bundestages. Und was ist Oder aber, und da kommen wir wieder zurück zu den Sachen, die uns besonders interessieren, zu den Wirtschaftssachen, wenn irgendein Gericht hier ein Gesetz anwenden muss, in den letzten zwei Minuten, das sind wir auch, ein Gesetz anwenden muss und sagt, eine Partei, Sie als Partei tragen vor, das ist aber Verfassungswidrig, dieses Gesetz. Hier bin ich darauf gekommen, das ist Verfassungswidrig. Wenn du das so auslegst, ist das, verstößt das gegen meine Eigentumsgarantie, die aus der Verfassung gibt, oder gegen meine Berufsfreiheit oder irgendwie etwas. Dann können Sie noch nicht selber zum Verfassungswidrig, aber Sie können auch hinwirken, dass Aufforderung, also der Richter kann sagen, das Verfahren aussetzen und die konkreten Normenkontrolle, die Sache erst einmal zu Gibt so viele in Leipzig? Das entscheidet für die Verfassungsmäßigkeit. Ja, das ist eine Führung. Das heißt, wenn das Verfassungsgericht uns aufhängt, dann ist das nicht vorab geklärt. Jedenfalls braucht es in der Verfassungsgericht nicht mehr. Das Verfassungsgericht in Ihrem Zivilverfahren mitgemacht und die Sache mal rübergeschickt zum Verfassungsgericht und dort. VWL wird auch scheiße. Der Typ kann einfach nicht keine Vorlesung halten. Der andere Typ ist einfach tausendmal geiler. Ja. Aber wenn der Professor sagt, ja, keine Angst, der kann das genauso gut wie ich, kann er es meistens nicht genauso gut wie er.